announcing the release of the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen und schön, dass ihr uns zuhört. In der kommenden Stunde wollen wir den Verein Auslandsdienst ausführlich vorstellen, über die Möglichkeiten reden, wie ihr selbst statt eines Zivildienstes in Österreich ein Jahr im Ausland verbringen könnt und euch die Faszination von grenzüberschreitenden Auslandsaufhalten näher bringen. Außerdem geben wir euch einen Einblick in den Ablauf unserer zukünftigen Sendungen. Und als besonderes Highlight begrüßen wir im Studio Felix Giener, der uns über seine Auslandserfahrungen in Indien erklären wird. Aber nun einmal zu uns. Durch die heutige Sendung führen Markus Wohlkönig, Migen Rama und ich, Felix Hafner. Leider nicht vor Ort ist unser Außendienstmitarbeiter Benjamin Rakus aus Niederösterreich, von dem wir jedoch einige interessante Radiobeiträge hören werden. Radio Auslandsdienst, wir fangen die Welt ein. Beginnen wir grundsätzlich mal mit der Definition des Auslandsdienstes. Der Verein Österreichischer Auslandsdienst ist eine vom Bundesministerium für Inneres anerkannte Trägerorganisation, die zivildienstpflichtigen Österreichern die Möglichkeit bietet, einen 12-monatigen Zivilersatzdienst im Ausland zu leisten. Dieser kann als Gedenkdienst, Sozialdienst oder Friedensdienst absolviert werden. Was diese Sätze konkret bedeuten, werden wir euch nun detailliert erklären. Grundsätzlich, der Auslandsdienst kann als Ersatz für den regulären 9-monatigen Zivildienst in Österreich im Ausland absolviert werden. Der Auslandsdienst dauert 3 Monate länger, man lernt jedoch Kulturen und Lebensweisen ein anderes Landes kennen. Weltweit gibt es dann auf allen Kontinenten Einsatzstellen, in der der Auslandsdienst absolviert werden kann, egal ob Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Man kann mit Hilfe des Vereines Auslandsdienst die Welt überall entdecken. Je nach persönlicher Interessenslage sich dann für einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst entscheiden. Der Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Das heißt, Gedenkdiener arbeiten primär zum Beispiel an Holocaust-Gedenkstätten, an Museen oder Forschungseinrichtungen. Wie zum Beispiel in Los Angeles, im Jüdischen Museum Berlin oder am European Roma White Center in Budapest. Die Arbeit an solchen Einsatzstellen besteht hauptsächlich aus der Gestaltung der Organisation von Führungen und Veranstaltungen, Archivarbeit, das Halten von Vorträgen an Universitäten und Schulen sowie Gesprächen mit Zeitzeuginnen und deren Dokumentation, um ihre Erfahrungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Nun zum Sozialdienst. Der Sozialdienst setzt sich aus verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt zusammen. Die Aufgabenbereiche sind den Umständen der Einsatzstelle angepasst und unterscheiden sich in vielen Aspekten. Es gibt zum Beispiel die Bildungsprojekte. Und da geht es eben in erster Linie um die Betreuung von Schulkindern, um Lernhilfe, Vorbereitung und Abhaltung verschiedener Unterrichte und eben Freizeit- und Pausengestaltungen. Und ein Beispiel dafür ist das Bildungsprojekt in Guatemala, die Casa Hogar. Und nun, es gibt weiters auch noch Umweltprojekte und da geht es eben um die Bewusstseinsförderung für die Umweltprojekte und Erstellen von Flyern, Koordination von Mass Cleanups, Kontaktaufbau und Kooperation mit lokalen Firmen. Und da gibt es eben das Tibetan Settlement Office in Indien und ja. Weiters gibt es dann auch noch die medizinische Betreuung und da geht es eben um die Organisation von Fortbildungskursen, Einsatz bei Krankenstationen sowie eben auch administrative Tätigkeiten. Und da ist eben das Albert Schweitzer Hospital in Gabun. Nun kommen wir zum Friedensdienst. Ein Friedensdiener arbeitet an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Kriegsgebieten gewidmet sind. Durch die Analyse der Menschenrechtslage, der Organisation von Workshops und gemeinsamen Initiativen mit den Konfliktparteien versucht der Friedensdiener, Menschen bei ihrem Streben zur Beseitigung von Spannungen und Konflikten zu unterstützen. Also der gesamte Verein arbeitet ehrenamtlich. Das heißt, fast die gesamte Arbeit wird freiwillig von allen erbracht, die zukünftig eben ins Ausland gehen wollen. Auch dabei ist die persönliche wichtig dabei ist das persönliche Interesse. Und man kann sich auch für Abteilungen eben anmelden und aussuchen. Und das sind sogenannte Referate. Es gibt zum Beispiel das PR-Referat, da kann man dann solche Projekte machen wie das Radio-Auslandsdienst oder zum Beispiel auch ein Übersetzungsreferat, und wo man dann seine Fähigkeiten in Fremdsprachen verbessern kann. Oder es gibt auch ein Webmarketing oder ein EU-Referat. Durch die Mitarbeit eben qualifiziert man sich sozusagen für die Einsatzstelle. Und man kann persönlich auch in der Vorbereitung sehr viel dazulernen. Man lernt sich eben Dinge einzuteilen, vorzubereiten, mit Gästen zu reden bei den Mittwochskonferenzen, Fragen zu stellen, Reisen zu organisieren und vieles mehr, was einem im Alltagsleben eben richtig viel weiterbringt. Ein wichtiger Fixpunkt sind eben auch bei uns die Mittwochskonferenzen, die immer von 20 Uhr bis 21 Uhr online stattfinden. Benjamin Rakus wird euch das nun in einem Infobeitrag näher bringen. Die Mittwochskonferenz. Seit mittlerweile 5 Jahren findet diese wöchentliche Konferenz statt, zu der jeweils ein Gast eingeladen wird, der mit den ehemaligen, derzeitigen und zukünftigen Auslandsdienern, die anwesend sind, über ein meist vereinsbezogenes Thema spricht. Die Zuhörenden können dabei Fragen stellen und bekommen so die einmalige Gelegenheit, jede Woche von ihrem Computer aus mit interessanten Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen. Aufgrund der hohen Anzahl an Gedenkdienern im Verein stehen die Themen meist im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Holocaust und der Aufarbeitung der Vergangenheit. Doch auch sozial- und friedensdienstrelevante Themen werden häufig besprochen. Dementsprechend kann man nach diesen 5 Jahren auf eine große Vielfalt von Gästen zurückblicken. Bei ca. 45 bis 50 Konferenzen im Jahr sind es mittlerweile an die 250. Erster Gast war am 24. Juni 2009 mit Bernhard Rammersdorfer, der Biograf von Leopold Engleitner. Neben österreichischen Diplomatinnen wie Thomas Mayer-Hartnich und Eva Nowotny sowie Politikerinnen wie Petra Bayer, Ottmar Karas und Sebastian Kurz konnten wir auch Zeitzeuginnen wie Angelika Bäumer und Marco Feingold in der Konferenz begrüßen. Auch mit Journalisten wie Michael Martens und Armin Wolf und dem Politikwissenschaftler Anton Pelinker konnten wir spannende Gespräche führen. Ute Bock und der ehemalige Caritas-Präsident Frank Küberl waren ebenfalls bei der Konferenz zugegen. Nach einer Stunde des Austausches mit dem Gast wird die Konferenz noch für eine weitere halbe Stunde ohne diesen fortgesetzt, wobei nach der kurzen Reflexion des Gesprächs auch die wichtigen vereinsinternen Thematiken besprochen werden. So dient uns die Mittwochskonferenz auch als zentrale Kommunikations- und Austauschplattform und hat wesentlich dazu beigetragen, die Verständigung sowie die Organisation innerhalb des Vereins zu verbessern und zu vereinfachen. Zusätzlich zu diesen Mittwochskonferenzen sollte man regelmäßig an sogenannten Landesreferatstreffen teilnehmen. Hier lernt man andere Leute kennen, die im Verein mitarbeiten, und man kann sich über die jeweiligen Aktivitäten des Vereins informieren. Habt ihr auch Interesse, so einen Auslandsdienst zu absolvieren? Dann geht doch einfach auf www.auslandsdienst.at. Hier reicht es aus, eine kleine Bewerbung zu schicken, und man erhält sofort Hilfe von kompetenten Tutoren, die einem bei allen Fragen zur Seite stehen. Zusätzlich möchten wir auch noch auf die Facebook-Seite hinweisen, die komplett neue Informationen immer enthält über den Verein, zahlreiche Tipps und Informationen rund um den Auslandsdienst. Ein kleines Gefällt mir würde uns auch sehr freuen. Einfach auf Facebook nach österreichischen Auslandsdienst suchen. Nach diesem großen Infoblock ist es nun einmal Zeit für eine kleine musikalische Pause, ehe wir euch danach Infos geben, wie Radio Auslandsdienst in Zukunft ausschauen wird. Und wo wir endlich zu unserem Highlight des heutigen Abends kommen, das Interview mit Felix Giener. Und nun stelle ich Ihnen das Konzept des Radio-Auslandsdienstes vor und eben was hinter dem eigentlich steckt, wie wir drauf gekommen sind. Also das Projekt hat schon 2009 bis 2011 gegeben und eben auch im Radio Helsinki. Und das ist gemacht worden vom Adrian Kainz und Francesco Königsberger. Und das war damals aber alle 2 Wochen on air, aber die hatten mehr Mitarbeiter als jetzt. Und das Programm war eben damals auch schon von und mit Auslandsdiener, und das wird sich eben bei uns auch so durchziehen. Und nun das neue Projekt. Also wir haben jetzt den Radio-Auslandsdienst 2.0. Und dieser wird eben einmal monatlich, zwei Stunden gespielt. Und das ist eben auch wieder in Kooperation mit dem Radio Helsinki. Und das ist eben auch ein Projekt des PR-Referats, das ist von da rausgekommen und der Felix hat das aufgegriffen und hat dann die Mitarbeiter zusammengesucht. Und das Ziel des Radio-Auslandsdienst ist es, den Verein zu präsentieren, eben potenzielle junge Jugendliche anzusprechen, eben Leute oder Männer, die eben gerade bei der Musterung waren und die eben nicht wissen, dass es gibt halt nicht nur Zivildienst oder Bundesheer, sondern man kann auch eben ins Ausland gehen. Und der potenzielle Start ist eben ab Oktober 2014. Nun kommen wir zum Programmaufbau. Wir laden Auslandsdiener zu uns ein, die über Erfahrungen, Eindrücke, Erlebnisse oder über ihre eigenen Erlebnisse uns berichten. Zwischen den Interviews oder unserem Programm gibt es aktuelle Musik im Schwerpunkt Elektromusik oder international. Oder die Musik wird länderbezogen abgespielt. Zum Beispiel, wenn ein Auslandsdiener wie zum Beispiel heute in Indien war, spielen wir indische Musik. Es gibt natürlich auch Studiogäste, die zu verschiedenen Themen eingeladen werden, zum Beispiel Politik, Wirtschaft oder Ländern. Es müssen keine Prominente sein, einfach nur Leute, die ihre eigene Meinung äußern wollen. Ja, einen kleinen Aspekt noch zum Technischen. Also wenn ihr uns jetzt schon hört auf 92,6, dann ist es eh schon super, weil wir auf Radio Helsinki senden, auf 92,6 eben. Dies wird vom Standort Graz 7 Riesstraße mit 1 Kilowatt ausgesendet, um ein bisschen was Technisches noch zu sagen. Erreicht ungefähr, sagen wir mal, 500.000 Menschen im Großraum Graz. Und natürlich weltweit über den Internetstream kann man das noch überall anhören. Und zusätzlich gibt es das Ganze natürlich als Podcast, das heißt, on demand kann man das Ganze dann nachhören auf unserer Website, die momentan noch nicht ganz fertig ist. Immer informiert zu sein ist sehr wichtig. Daher wollen wir auch jene, die bereits im Verein aktiv dabei sind, laufend informieren, was denn im kommenden Monat so an Terminen ansteht. Radio Auslandsdienst News ist daher der Titel dieses Infobeitrages, wieder von Benjamin Rakos, der euch nun über die Termine in diesem Monat informieren wird. Auslandsdienst aktuell. Sehr geehrte Zuhörer, willkommen bei Auslandsdienst aktuell. In dieser Sparte unseres Programms erinnern wir Sie an einige wichtige Termine der kommenden Wochen. Dieses Wochenende, von heute Freitag, dem 3. Oktober bis Sonntag, den 5., findet das Jahrgangstreffen 2015 statt. Weiters ist am Sonntag auch Landesreferatstreffen Niederösterreich. Am folgenden Sonntag, dem 12. Oktober, ist Landesreferentenkonferenz. Eine Woche darauf, am 19., sind sowohl Südasien-Afrika-Konferenz als auch Sozialdienstkonferenz. Am Montag, den 20., ist Lateinamerika-Konferenz. Unsere Gäste bei der Mittwochskonferenz sind am 8. Oktober Walter Sauer, am 15. Thomas Reutner und am 29. Heinz Fassmann. Für den 22. Oktober wird noch ein Gast gesucht. Für Euroville-Interessenten ist es sicher wertvoll zu erfahren, dass eine Doku des ZDF über diese Stelle erschienen ist. Der Link dazu ist auf der Webseite des Auslandsdienstes zu finden oder in der Online-ZDF-Mediathek. Das war's für heute mit Auslandsdienst aktuell. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen entspannten Abend und ein schönes Wochenende. Ja, und nun kommen wir endlich zum zentralen Inhalt unserer Sendung, und zwar einem Interview mit einem ehemaligen Auslandsdiener, der uns über seine Erfahrungen im Ausland berichten wird. Daher darf ich herzlich hier im Studio willkommen heißen Felix Giener. Felix hat das Abenteuer gewagt und war ein Jahr in Indien unterwegs und hat dort seinen Auslandsdienst abgeleistet. Heute wird er uns von seinen Erfahrungen erzählen, wie es ihm in einem komplett fremden Land gegangen ist und vor allem, welche Unterschiede es zwischen Österreich und Indien gibt und auch etwas über die Kultur in Indien uns mitteilen. Felix, wie genau hast du damals von der Existenz solcher Möglichkeit, einen Zivildienst im Ausland zu verbringen, erfahren? Also, grüß Gott allerseits. Was? Mein Name ist Felix Giener und ich habe darüber erfahren in der Schule. Eine Professorin hat mich darauf aufmerksam gemacht und Dadurch bin ich zum Auslandsdienstverein gekommen, der ja jedes Monat Treffen in Graz veranstaltet, und zu solch einem Treffen bin ich mit 16 Jahren gegangen und habe mich ein bisschen erkundigt, wo man so hingehen kann. Und ich hatte natürlich schon meine Vorstellungen, aber Genaueres wurde dann natürlich im Kreise der Familie auch besprochen. Und ja, so war das. Und was war deine Motivation generell gesehen, den Auslandsdienst zu absolvieren? Meine Motivation war natürlich, dass ich gerne ins Ausland reise, in andere Länder, andere Kulturen kennenlerne. Und dass es diesen Ersatz des Militärdienstes, also oder des normalen Zivildienstes bei uns in Österreich gibt, davon wusste ich nicht und war sehr erfreut, dass es diese Möglichkeit gibt, sozusagen eine staatliche Pflicht gleich mit einem Auslandsaufenthalt zu verbinden und noch dazu eine Förderung zu bekommen, das Ganze zu machen. Ja, und wieso hast du dich eigentlich genau für die Stelle am NISHTA Rural Health and Education and Environment Center in Indien entschieden? Wieso genau diese Stelle und nicht jetzt irgendeine andere? So. Also grundsätzlich hat es mich schon deshalb auch angesprochen, weil die Stelle ist ein Krankenhaus und die Ärztin ist eine österreichische Ärztin, die sowohl Allgemeinmedizin als auch Homöopathie studiert hat. Und auch meine Mutter ist Homöopathin und dort werden auch homöopathische Seminare veranstaltet. Bei einem war ich auch zugegen. Und das hat mich irgendwie schon der Stelle näher gebracht. Noch dazu befindet sich diese Stelle im Dorf, also nicht in einer Stadt, weil das Leben in einer indischen Stadt kann sehr, sehr anstrengend sein für einen Menschen aus einer Kleinstadt wie mich, aus Graz. Und mir hat das sehr gut gefallen, die Idee, dort in diesem Dorf in den Bergen dieses Jahr zu verbringen und mit den einfachen Leuten in Indien Kontakt aufzunehmen und auch zu bewahren. Naja, Graz ist ja keine Kleinstadt. Also gerade für mich als Kärnten ist das eine Metropole. Ja. Okay, also ich habe es so in Kontrast gesetzt zu den indischen Städten mit 10 Millionen und so weiter. Okay, im Vergleich dazu natürlich. Genau, ja. Und wir haben ja früher am Beginn der Sendung so über die Mitarbeitsmöglichkeiten im Verein gesprochen. Wo hast du da mitgearbeitet und wie hast du das Ganze empfunden? Gab es da ziemlich viel Negatives oder war alles immer positiv? Gab es da Probleme? Was hat dir besonders gefallen? Also ich habe teilweise im Gedenkdienstreferat zuerst gearbeitet, was jetzt sonderbar klingen mag, da ich ja einen Sozialdienst geleistet habe in Indien. Und zwar deswegen, weil ich zuerst wollte ich meinen Dienst teilen. Diese Möglichkeit besteht nämlich auch. Und zwar wollte ich zuerst nach Italien und nach Indien gehen. Da habe ich aber von beiden Stellen dann die Rückmeldung bekommen, dass das wenig sinnvoll ist. Darum habe ich mich dann auf den Sozialdienst in Indien voll und ganz fokussiert. Also beim Gedenkdienst bin ich zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen. Da gab es immer wieder Diskussionen in der Stadt. Und dann bin ich einmal ins Burgenland gefahren, nach Rechnitz. Da gibt es eine Mahnmalfeier. Also solche Dinge habe ich gemacht, dann Berichte darüber geschrieben und auch im Verein publik gemacht. Und das war sehr interessant. Das hat geholfen, mich gewissermaßen einer Weltoffenheit zu nähern oder ein internationales Bewusstsein entstehen zu lassen. Und was hat dir jetzt eben rückblickend besonders gut gefallen bei dieser Vorbereitung? War es jetzt eben diese Interview, also diese Besuche von den Denkmälern oder eher Berichte schreiben oder die Mittwochskonferenzen? Wie waren die für dich? Also die so Treffen und Diskussionen, die waren natürlich relativ selten in meinen 1,5 Jahren Mitarbeit. Aber die Mittwochskonferenzen finde und fand ich immer sehr super. Die sind wirklich toll. Weil da kommen Gäste, wie zum Beispiel auch vorher nicht genannt, glaube ich, Erhard Busseck. Und da erfahrt man wirklich Dinge von Staatsmännern, wie das so läuft. Und man lernt sie ein bisschen näher kennen. Das Format ist wirklich ideal für junge Leute, ein bisschen den Persönlichkeiten näher zu kommen, die das öffentliche Leben prägen. Und wie hast du dich eigentlich auf das Land vorbereitet? Hast du einen Sprachkurs besucht oder was hast du alles machen müssen in diesen 1,5 Jahren? Meine Bahut Bahut Sibateki, Ek Bharati Kesat. Also ich habe sehr, sehr viel schon einen Monat lang, von Juni bis Juli 2012, habe ich damals mit einem Inder immer wieder geskypt. Da habe ich mich im Internet informiert, da gibt es so Language Exchange Sites im Internet. Und da habe ich einen gefunden, der heißt Ankit Kandelwal. Und mit ihm habe ich dann einen Monat lang also Deutsch und Hindi gelernt. Immer eine halbe Stunde Deutsch, eine halbe Stunde Hindi. Und ich habe halt nebenbei selber sehr, sehr viel geschrieben und sehr viel mir auch angehört im Internet, also hauptsächlich übers Internet gelernt und am Computer. Da es natürlich wenig Möglichkeiten gibt, in Graz Hindi zu lernen. Eine wäre bei einem Restaurant in Graz, aber die habe ich dann nicht wahrgenommen. Okay, also hast du dich ziemlich gut vorbereitet auf dieses Jahr. Aber warst du dann trotzdem irgendwie nervös, als du da irgendwie vom Flugzeug gestanden bist oder weiß ich nicht? Ja, sehr, sehr. Also bei mir war es so, ich bin direkt von Italien gekommen und dann nach Indien. In Italien war ich mit der Familie und bin dann ins Flugzeug gestiegen. Und als ich in der Nacht um 1 Uhr oder so in Delhi ankam, habe ich mich noch gefragt, ob ich das überhaupt machen will. Also diese Zweifel sind bis zum Ende bestanden, aber wenn man dann schon dort ist, dann geht's vorwärts und immer vorwärts. Ja. Ja, und wie war das dann, wo du da um 1 in der Früh aus dem Flughafen da rausgegangen bist? Das war sehr, sehr spannend. Ich bin über die Organisation Nishtha, bei der ich gearbeitet habe, von einer Person, die eben in Kontakt steht zu der Organisation, dort empfangen worden und in ein billiges tibetisches Hostel gekommen. Tibetisch deswegen, weil es eben in Dharamshala, wo ich gearbeitet habe, starke Verbindungen zur tibetischen Gemeinde gibt, weil der Dalai Lama dort residiert. Also ich bin dort angekommen, mit ihm gefahren in der Nacht, in seinem Auto, und es war schon unglaublich, diese Fahrt allein durch Delhi. 1,5 Stunden bin ich da gefahren durch Delhi, und da liegen mitten auf der Straße, auf so Verkehrsinseln, Menschen, die schlafen, und das ist eine Welt, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man dort hinkommt und das erste Mal das alles sieht. Dann hab ich mich zu Bette begeben. Okay, und wie hat dann deine ersten Tage ausgeschaut? Kannst du noch sagen, wie du vorgestellt worden bist mit den Mitarbeitern, was du da getan hast? Ja, ich habe natürlich sehr wenig damals noch sprechen können auf Hindi. Und die Mitarbeiter von Nishtha, die sprechen wenig Englisch, sind teilweise ein bisschen ältere Frauen, also sagen wir 40 bis 60, die Frauen, die dort mitarbeiten, auch Männer natürlich im gleichen Alter. Und eher die Männer sprechen noch Englisch als die Frauen, was natürlich an der Gesellschaft liegt, das ist so. Und ja, am Anfang war es natürlich sehr schwierig, das Kommunizieren, aber es ist immer leichter gegangen. Ich habe mich sehr bemüht, das schnell zu lernen. Das ist eigentlich die wichtigste Vorbereitung wirklich. Wenn man in ein anderes Land geht, die Sprache ist das Um und Auf. Und wie sah dann deine tägliche Arbeit aus? Was hast du alles machen dürfen oder müssen? Ja, man kann es schon gewissermaßen auch so bezeichnen mit dürfen. Es war wirklich eine sehr angenehme Arbeit. Ich habe in der Früh, jeden Tag habe ich Früchte und Gemüse zu einer Schule gebracht im Dorf. Also das Dorf hat Rackerl geheißen. Und in diesem Dorf war eine Schule und ein Kindergarten. Also eine Schule für kleinere Kinder und eine Schule für größere, bis 15, glaube ich. Und dorthin habe ich dann Früchte gebracht und die auch selber verteilt. Also da haben sie eine kleine Pause gemacht, nachdem sie wie allmorgendlich die indische Hymne gesungen haben, habe ich dann die Früchte verteilt. Ja, das klingt ja schon spannend. Zum Beispiel, also dann im weiteren Verlauf des Tages gab es dann verschiedene Arbeiten. Wie zum Beispiel im Dorf bin ich oft Müll sammeln gegangen. Da haben meine Vorgänger schon ein Projekt begonnen, dass jede Familie im Dorf einen Plastiksack bei sich zu Hause aufhängt und dort das Plastik reingibt. Und dieses Plastik bringen wir dann zu einer Müllhalde. Und dieses Plastik bin ich oft einsammeln gegangen. Auch natürlich auf der Straße liegt sehr viel Plastik und Müll, hauptsächlich Plastik. und da sind wir auch oft einsammeln gegangen. Aber es gab auch andere Bereiche der Arbeit, wie zum Beispiel Reports. Ich musste sehr viele Berichte schreiben auf Englisch über die Arbeit, die getan wird von den Mitarbeitern bei Nishtha. Das alles ist notwendig, um Fundraising zu bekommen, also finanzielle Mittel aus dem Ausland, vornehmlich aus Österreich, Deutschland und aus England, weil die zweite Chefin der Organisation ist eine Engländerin. Und was hat dir da jetzt eigentlich, was hat dir gut gefallen oder gibt es da wirklich Momente, wo du sagen kannst, ja, da wolltest du am liebsten gleich wieder heimfahren, gleich ins Flugzeug einsteigen und wieder heimfliegen. Hat es sowas auch gegeben bei dir? Muss ich nachdenken. Also innerhalb dieses ganzen Jahres hat es das, glaube ich, nicht einmal gegeben, dass ich es bereut habe, dort zu sein. Wirklich nicht. Also ich bin dann so darauf eingestellt gewesen, dass ich das Jahr da verbringe. Und mit den ganzen Perspektiven, die das jetzt mit sich bringt, dieses Verständnis. Und so bin ich durch die Tage gegangen und es ist immer weitergegangen. Ich habe immer mehr gelernt, mich immer mehr auch angepasst, immer besser sprechen habe ich können. Dann habe ich Volkslieder gelernt zu singen, Volkstänze habe ich getanzt, ein Theaterstück habe ich gespielt auf Hindi. Also das war dann am Schluss wirklich sehr lustig. Indien, das ist für uns in Europa meistens ein Land, von dem man nicht so viel weiß. Man kennt vielleicht noch Bollywood, die indische Küche und das Kastensystem. Felix wird uns in den nächsten Minuten die indische Kultur etwas näher bringen und dabei auch auf die Unterschiede zwischen Österreich und Indien eingehen. Das heißt, und auch negative Aspekte von Indien sagen, das heißt, was sind so die Schattenseiten von Indien? Wenn du die indische Gesellschaft in einem Satz beschreiben würdest, wie könnte da deine Beschreibung aussehen? Konservativ, würde ich sagen. Was meinst du denn? Also im Vergleich zu Österreich. Es wird noch immer in den gleichen Kasten und sogar Unterkasten geheiratet. Und also die Vermischung der Kasten geht sehr, sehr langsam voran. Und diese ganze Hierarchie, die aufgebaut ist, mit den Brahmanen der obersten Kaste, die ganz Indien eigentlich regiert, und auch in der Administration überall, wo gut bezahlte Jobs sind, sind vornehmlich Brahmanen. Es gibt, also dieses Problem gibt es sehr stark und ich kenne auch Leute, die gegen das arbeiten. Das wäre ein Aspekt, es gibt natürlich viele. Ja. Und was sind die größten Unterschiede deiner Meinung zwischen Österreich und Indien? Die größten Unterschiede zwischen Österreich und Indien sind ganz klar eben die Gesellschaftsstruktur. Bei uns hat sich das ja anders entwickelt irgendwie, dass sehr vieles aufs eigene Gewissen gelegt wird bei uns, ist auf das eigene Gewissen. Und in Indien ist vieles einfach Schicksal, also einfach so ein Verständnis, dass es bei uns schon seit ein paar Jahrhunderten, seit der Aufklärung gibt. Das fehlt teilweise in Indien und es wird oft als Gott gegeben verstanden oder es gibt Gurus, die ganze, also Milliarden, ich sag schon fast Milliarden, Millionen von Menschen an sich ziehen und nach deren Lehren die Menschen auch leben, wie zum Beispiel Baba Ramdev, ist ein ganz berühmter Guru, also wenn man den auf YouTube eingibt, dann findet man sehr viele Dinge, oder Amma in Südindien. Und also diese Menschen haben sehr viel Einfluss in Indien. Mehr, würde ich sagen, als die Politiker. Auf die Gesellschaft. Diese spirituellen Gurus und so. Okay. Und hattest du auch Zeit, solche Leute kennenzulernen? Vielleicht so ein Guru oder andere wichtige Personen? Oder? Ja, ich habe eher also Kleinformatige kennengelernt. Die größeren Formats in der Öffentlichkeit waren, die habe ich eher im Fernsehen oder bei so Yoga-Übungen kennengelernt oder aus Reden, die ich mir angeschaut habe. Also eher im kleinen Format, aber da gibt es schon sehr interessante Personen. Ja. Ja, und wie war das dann für dich, als du solche Leute kennengelernt hast, also Kleinformatiker? Wie war das? Hast du die da ganz normal benehmen können wie bei uns da oder hat es da eben... Ja, da gibt es eine Geschichte zum Beispiel, die ich vielleicht erzählen kann. Da war ich in einem Tempel und in Indien ist natürlich alles immer am Boden. Da sitzt man am Boden und dort im Tempel ist gerade die Puja gegangen. Die Puja ist diese, so wie eine Abendmesse und da wird halt etwas geredet oder auch geläutet, eine Glocke. Und ich habe mich dann neben den Tempel-Baba, den Tempelvorsitzenden, in diesem orangen Gewand, wie sie oft sind, mit den langen Haaren, das sind diese Eremiten oder Einsiedler, wenn man so will, die eben ohne Frau leben, ohne Familie und sich ganz dem Glauben und der Spiritualität hingeben und auch von den Menschen mit Essen versorgt werden. Also neben einem solchen habe ich mich dort im Tempel hingesetzt und der hat zu dieser Zeit die Augen verschlossen gehabt. Und während diese Messe lief, öffnete er seine Augen und er sah mich neben sich sitzen und schlug mir plötzlich mit der flachen Hand auf den Rücken und wollte, dass ich von seiner Seite weggehe. Einfach weil ich nicht befugt bin, vielleicht in seiner Nähe zu sitzen. Also so, das ist natürlich auch eine Form von Autoritätsausübung. Ja, und wie war das? Bist du dann ausgegangen aus dem Tempel oder... Wie ja, hast du reagiert? Also ich habe darauf reagiert und gesagt, ich rede sicher nicht mit dir. Also, und mein Freund hat sich bei ihm beschwert, warum machen sie das? Das hat überhaupt keinen Grund. Ja, was soll man noch machen? Dann sind wir nicht mehr hingegangen in den Tempel. Okay. Ja, und ergab sich auch die Möglichkeit eigentlich in dem einen Jahr, dass du das Land so angeschaut hast? Also herumgereist und... Ja, ich bin einen Monat im Dezember gleich bis Jänner in Südindien gewesen. Also zuerst war ich in Tamil Nadu, Auroville, dort wo wir auch eine Auslandsdienststelle haben. Damals war der Matthias Zeilerbauer erst einen Monat dort und er hat mich ein bisschen eingeführt in die Arbeit, die er macht als seinen Auslandsdienst. Und da habe ich mir ein bisschen das Meer angesehen auch, ein paar Leute kennengelernt. Also es war einfach ein Gefühl des Reisens und Sehens und Gehens. Es war sehr spannend dort. Dann bin ich weitergereist nach Hampi. Hampi ist ein wirklich magischer Ort. Man kann sich auch auf Google Earth anschauen. Und da sieht man, da sind überall riesige Steine. Also das ganze Gebiet ist voll von Steinen, wunderschön. Und auf all diesen Steinen kann man sitzen, hinaufklettern, dann kann man in einen See springen. Und das Wetter ist immer schön dort. Es ist wirklich ein Ort, den ich jedem empfehle, auch wenn er jetzt ein bisschen touristisch wird. Dann bin ich noch weiter nach Goa, apropos touristisch. Das ist schon sehr touristisch mittlerweile. Also nicht mehr ganz so frei und hippie, wie es vielleicht vor 30 Jahren war. Und dann bin ich wieder zurück, ja. Ich hoffe, du hast ein paar Fotos auch gemacht. Sehr wenige leider. Okay, schön. Also kaum, es ist alles in meinem Herzen. Ja, in jedem Land gibt es Schattenseiten. Auch ein paar haben wir jetzt heute schon gehört vom Felix, eben dieser Unterschied zwischen den einzelnen Kasten. Und mich würde besonders interessieren, was ist der Unterschied? Gibt es einen starken Unterschied zwischen Arm und Reich? Alle kennen, glaube ich, den Film Slumdog Millionär, wo einer aus den Slums von, glaube ich, Bombay, oder? Quasi sich raufarbeitet in der Millionenshow von Indien und dann Millionär wird. Hast du das mitgekriegt, diese Slums und diese Armut in Indien? Also von den Slums habe ich sehr wenig mitbekommen. Nur Auszüge, kann man sagen. In Dharamshala gibt es nur einen kleinen Slum. Aber die Slums entstehen eben bei großen Städten. Das ist eher offenbar das Wesen von Städten in solchen Ländern. Weil die Leute in den Slums, die leben auch nur von Geld und Geld haben sie keines. Die Leute am Dorf, wo ich gelebt habe, die leben von ihrer eigenen Ackerwirtschaft, von ihrem Reis, von ihrem Weizen. Und die können sich auch selbst versorgen. Die haben wenig Geld, weil sie vielleicht mit ihren Produkten nicht immer an den Markt gehen. Aber sie können ganz normal leben und sie haben alles, was sie brauchen. Aber in den Slums ist es natürlich wirklich sehr schlimm. Und wie in Slumdog Millionär hat man das ja sehr gut gesehen, wie das dort sein kann. Und das ist auch wirklich so. Ich bin in Delhi angekommen und eben am ersten Tag, nachdem ich geschlafen habe, habe ich einen kleinen Jungen dort am Flussbett gesehen. Und mit ihm habe ich probiert zu sprechen. Und der war so dünn. Das war das erste Mal, dass ich das so mitbekommen habe, die Ernährung, was das für eine große Rolle spielt. Und er hat mich mit seinem scharfen Blick angesehen. Das war wirklich ein wilder Junge. Also bei uns gibt es sowas nicht. Stichwort Sauberkeit. Wir alle wissen ja vielleicht von dem Fluss Ganges, dass der ziemlich verdreckt ist. Und heute ist im Standard auf der ersten Seite ganz groß der Titel: In Indien wird Saubermachen zur Chefsache. Weil der neue indische Regierungschef Narendra Modi eben mehr Hygiene und Sauberkeit in Indien einführen will. Und er hat da eine neue Kampagne Sauberes Indien gegründet. Ist das wirklich ein großes Problem, die Sauberkeit, so wie jetzt da im Standard berichtet wird? Ja, der macht eine sehr gute Publicity, glaube ich, der Narendra Modi. Ob das wirklich so ausgeführt wird, ist eine andere Frage. Also auf jeden Fall ein bisschen medienpräsenter als der vorige Manmohan Singh. Ein alter, betagter Herr, der vielleicht irgendwie die indische Würde verkörpert hat, aber nicht mehr. Aber es ist wirklich schwer, in Indien den Müll in den Griff zu bekommen. Wir haben damals nur in Worten darüber gesprochen, wie könnte man das effektiv, diesen Müll, beseitigen. Müsste man vielleicht von da, wo wir waren, im Himalaya, in Dharamshala, müsste man einen Lastwagen bestellen und den Müll, den wir dort in den Dörfern sammeln. Der beträgt innerhalb von, weiß nicht, 3 Monaten vielleicht, was hatten wir, kann ich vielleicht 50 Kilo, ich weiß es nicht. Also sehr viele Säcke Plastik, den müsste man dann abtransportieren und in Delhi in einer ordentlichen Verbrennungsstätte verbrennen. Weil dort, wo wir ihn hingebracht haben, auf die Müllhalde in Dharamshala, passiert nichts besonders Gutes mit dem Müll, nichts Zweckdienliches. Der liegt dort nur herum, oder? Der liegt herum und teilweise verbrennen sie ihn auch. Also könnten gleich die Leute im Dorf ihn verbrennen, so wie sie es immer zu tun pflegen. Ja, Müll verbrennen sieht man sogar in Europa, teilweise in Bosnien zum Beispiel. Machen das die auch noch sehr oft. Ein anderes Problem, was Indien hat in letzter Zeit, sind Vergewaltigungen von jungen Frauen. Das ist auch letztens durch alle Medien gegangen. Hast du da generell unangenehme Erlebnisse auch gehabt in Indien? Oder hast du das mitbekommen, dieses Thema? Oder war das noch vor deiner Zeit? Ich glaube nicht, dass es vor meiner Zeit war, aber ich habe es kaum mitbekommen, dass Mädchen belästigt worden wären. Also eigentlich nicht mitbekommen, dass Mädchen belästigt worden wären in meiner Gegenwart. Ich habe nur also verschiedene Geschichten gehört, dass es auch in gewissen Dörfern üblich ist, dass man die Mädchen irgendwie vergewaltigt, wenn sie etwas falsch machen oder so etwas in diese Richtung. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Und es ist ratsam, vor allem für ausländische Frauen, auch zu zweit, zu dritt zu reisen, nicht ganz alleine, außer wenn man ganz mutig ist. Und eine starke Persönlichkeit. Und worauf führst du das zurück? So in der Gesellschaft, so dass genau dort eben das Problem besteht? Auch mit den Kasten oder? Also die Inder halten sich auch an die alten Schriften, die Veden, wo das alles auch niedergeschrieben ist oder zumindest. Es gibt Leute, die sagen, das ist nicht, steht nicht dort. Dann gibt es andere Texte, wo das drin steht. Ich weiß nicht, die gehen in dieser Tradition sehr strikt und sie weichen nicht davon ab. Wo wir jetzt noch Stunden weiterreden könnten, müssen wir leider aufhören, weil unsere Sendezeit quasi zu Ende ist. Wir wollen nur mal darauf hinweisen, dass die nächste Sendung ungefähr in einem Monat stattfindet. Und zwar haben wir da das Land Italien, also etwas näher. Und hier wird uns Julian Sommerauer etwas erzählen, wie er es in Rom befunden hat. Dazu gibt es viel italienische Musik und ja, da mal hinweisen. Und weiterhin, wenn jemand vom Verein Lust hat mitzuarbeiten bei Radio Auslandsdienst, immer frei, einfach eine E-Mail schreiben an pr@auslandsdienst.at. Und als Abschluss jetzt noch ganz schnell wird uns Felix ein Gedicht vorlesen, das er selbst komponiert hat, oder? Mhm. Auf Hindi. Log yog karte rehte aur yog karke kehte achhi baate karte hum par bina yog nahi hai dam achhi baate karne ka aur yog ko chhodne ka bada hai man aur chhod ke sharm mehsoos karne ka bada hai man ekdam yeh sharm hai aa chuka nahi hai dam man se qarz chukane ka man ko palne ki himmat tere badle mein kismat banate hain andar ke yogi se mil jao Miljuth me Rakshas se Samaj ke. Wow. Was das heißt, werden wir leider nicht mehr erfahren. Und wir möchten uns herzlich bedanken bei dir, Felix, dass du heute Zeit gefunden hast, Gerne. Uns das Interview zu geben. Hat mich auch sehr gefreut, das ist das erste Mal irgendwie öffentlich zu präsentieren, was ich gemacht habe. Danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Weiterhin immer auf 92,6 bleiben. People ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst.